Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drum 182. Da bin ich wieder. Ja, man merkt es schon an der Singularform, ich bin heute mal wieder alleine da. Das ist aus zeitlichen Gründen so. Das liegt jetzt nicht an Thomas, das liegt daran, dass meine letzten Ferientage etwas gefüllter sind und deshalb die Stunde, in der ich aufnehme, nicht unbedingt zu der Zeit gehört, in der Thomas aufnehmen würde. Ja, man hört es schon, ich habe ein neues Mikro und nehme mit diesem Mikro auf. Das ist ein Studio-Mikro, das klingt also etwas besser. Dementsprechend ist die Aufnahme heute etwas größer, also die Datei, die dementsprechend dabei rauskommt. Wenn das irgendwen stört, dann könnt ihr das bitte gerne einfach in das Kommentarfeld auf wrestlingblog.wordpress.com schreiben oder auch einfach mir bei Facebook mitteilen. Wir haben dort ja die Facebook-Seite www.podcast.com presents Dropkick Drama und dann würde ich das nächste Mal in zwei Größen anbieten. Ansonsten bleibt das jetzt einfach bei der etwas größeren Version. Ja, das neue Studio-Mikrofon, was ich besitze, wie ich gerne nochmal betone, ist aber nicht der Grund, weshalb ich mich hier jetzt nochmal melde. Ich möchte jetzt auch keine 2-Stunden-Sendung aufnehmen, das ist nicht der Sinn hierbei. Das ist sowohl ein kleines Update zu dem, was passiert jetzt mit Dropkick Drama, als auch wrestling-technisch nochmal kurz was mitteilen, was ich denn gesehen habe und was ich noch kurz loswerden möchte, bevor es denn doch viel zu unaktuell ist. Das Coole an dem Mikrofon ist übrigens, dass es in Stereo aufnimmt und dass ich mich selbst über Kopfhörer hören kann. Das heißt also, wenn ich jetzt vom Mikrofon wegspreche, mehr in den Raum, dann höre ich, dass es leiser ist. Und wenn ich jetzt wieder zum Mikrofon hinspreche, dann klingt es genauso, wie es klingen soll. Ja, der letzte WWE Pay-Per-View des Jahres, TLC aus dem wunderbaren Brooklyn in New York City, wenn ich mich jetzt nicht extremst täusche, und ich hoffe, das ist nicht so. Ich kann mal ganz kurz spieken an der Stelle, da muss ich jetzt einmal zur Seite sprechen, weil das Notebook jetzt nicht mehr vor mir steht, leider. Ja, Brooklyn, New York aus dem neuen Barclays Center, wie doch immer wieder betont wurde, aus dem 1-Milliarde-Dollar Barclays Center. Jetzt ist es ein bisschen schwierig umzurechnen. 1 Milliarde, ist das 1 Million Euro? Nein, das kann nicht sein, das ist viel zu wenig. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich, vielleicht ist es so 1 Billion, ach, ich habe auch keine Ahnung. Ich will gar nicht mehr das anfangen, ich habe keine Ahnung. Ja, TLC ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich möchte trotzdem nochmal kurz auf die Matches eingehen. Ich möchte jetzt auch nicht das extremst lange ausführend machen. Ich möchte nochmal kurz auf die Matches eingehen, denn ich habe mir dazu ein ganz, ganz bisschen Notiz gemacht und möchte diese loswerden, inklusive meiner Sternewertung. Auf die Santa's Little Helper Battle Royale, die in der Pre-Show stattfand, möchte ich nicht weiter eingehen. Es hat sich ja eingebürgert, dass ich mir die Pre-Show jetzt die letzten Monate über immer sehr gerne angeguckt habe, weil es da ja immer schöne Matches gab. Früher war da immer ja nur so ein Werbepackage, was jetzt nicht so interessant war. Man hat es trotzdem geguckt, weil es halt eine gute, ja, weil es halt davor lief und man halt nicht erst um Punkt 3 Uhr, Punkt 2 Uhr wach ist. Naja, Santa's Little Helper, das, ich weiß nicht, das hätte man viel, viel besser bei einer Raw bringen können. Es mag erwachsene Männer geben, die es toll finden, sich die Diven in Weihnachtskostümen anzugucken. Dem muss ich mich jetzt ja nicht unbedingt anschließen. Ich hätte da lieber jetzt ein athletisch und technisch feines Match gesehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dem Publikum genauso ging. Okay, diese Weihnachtssachen ist natürlich eine Tradition, das immer mal zu bringen, jedes Jahr. Wer hat da eigentlich gewonnen? Da hat, Naomi? Naomi hat gewonnen, okay. Naja, so viel dazu. So, ich werde mir, glaube ich, mal das Notebook auf die Beine stellen, dann sind die Tonqualitäten ja nicht so unterschiedlich, wenn ich die ganze Zeit weggucken muss. Was kam als nächstes? Wir hatten ein Number One Contenders Tables Match um den WWE Tag Team Championship, beziehungsweise um den Number One Contender auf eben diesen Titel. Zwischen Team Rhodes Scholars und Rey Mysterio und Sin Cara. So, dann klicke ich einmal rüber von den Results zu meinen Notizen. Das Match, das hatte einen schönen Mix aus Highfly und schnellem technischen Wrestling. Man kann sich natürlich denken, Rey Mysterio und Sin Cara Highfly und das technische Wrestling haben dann größtenteils Cody Rhodes und Damian Sandow übernommen. Das Lustige an diesem Mikrofon ist auch, dass es wirklich jedes Geräusch aufnimmt, was man selbst so eigentlich normalerweise gar nicht wahrnimmt. Also wenn ich hier jetzt so ein bisschen rumwippe das mit dem Fuß wegschiebe, dann hört man das direkt und ich höre es auch über die Kopfhörer nochmal. Ich könnte mir jetzt mal, um das mal vernünftig darzustellen, wie schlimm das ist, eine Tüte von Krusty Krog Snack Me Würzig nehmen und da mal drauf rumbeißen, dann hört man direkt, wie laut das eigentlich ist. Und wie extrem man das eigentlich hört. Ob man es jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen will, ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ja, Damien Sand und Cole Rhodes, diejenigen, die hier für das Technische vor allem zuständig waren, wobei ich jetzt Highflying natürlich auch nicht die Technik absprechen möchte. Cody Rhodes hat auch ein bisschen Highflying, das muss man schon sagen. Ich würde ihn durchaus dazu zählen. Das Match war nicht überladen mit zu vielen Tischaktionen. Also ich habe auch schon Tables-Matches gesehen, da haben die Gegner, die beiden oder die mehreren, wirklich nur versucht, sich immer wieder durch den Tisch zu hauen. Das mag jetzt zwar logisch erscheinen, aber das ist dann auch ein bisschen langweilig über die Länge. Das war hier so nicht. Nicht überladen viele Tischaktionen, aber die Aktionen, die mit dem Tisch dann gebracht wurden, waren sehr prägnant. Heels haben sehr gut Heat erzeugt, sehr, sehr gut. Haben sich gut mit dem Publikum angelegt und das Finish war sehr, sehr gelungen, weil überraschend, aber trotzdem ebenfalls wieder sehr prägnant. Und zwar wollte Sin Cara einen Top-Rope-Move zeigen in den Ring rein, ist dann also auf höchste dritte Seil gesprungen, wurde allerdings dann von dem dritten Seil von Cody Rhodes runtergeschubst im Sprung fast und ist dann durch zwei Tische gefallen, die außerhalb des Rings aufgebaut waren. Das Match ging 9 Minuten 29, das war eine schöne Länge und dieser Opener hat von mir 3,25 Sterne bekommen. Sehr gelungen. Sehr, sehr schöner Opener. War ideal platziert. So, auf die ganzen Backstage-Segmente, die zwischendurch kamen, gehe ich jetzt aber nicht mehr immer ein. Ich gehe nur schnell die Matches durch. United States Championship Match. Antonio Cesaro besiegt R-Truth mit dem Neutralizer. Ja, das war wieder so ein Match, das war wie bei dem Pay-Per-View davor. Ich glaube, es war Hell in a Cell, aber da will ich mich jetzt auch nicht drauf festbeißen. Man merkt, dass sowohl Antonio Cesaro als auch R-Truth das, was die machen, beherrschen. Und auch einiges davon ins Match stecken. Aber diese gewisse Chemie zwischen den beiden fehlt einfach. Die ist leider nicht vorhanden, da kann man nichts machen. Dementsprechend hoffe ich, dass diese Fehde jetzt auch nicht mehr zu lange geht. Also ich muss das jetzt nicht nochmal sehen, das Match. Das Finish, der Neutralizer, wirkt dann etwas so unbedeutend, weil der fast untergeht. Das merkt man gar nicht. Das ist einfach so, naja, da war nichts Besonderes davor. Dementsprechend, ich gebe 2,5 Sterne, weil die wirklich sich Mühe gegeben haben und beide es ja auch beherrschen. So ist es ja nicht. Und man hat es auch gemerkt, aber wie gesagt, die Chemie ist einfach nicht vorhanden und bei solchen Dingen kann man auch einfach nichts dagegen machen. 6 Minuten 38 das Match. Es gab dann noch eine Sendung von Miss TV, da kommt danach auch noch ein Match zu, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Da kommt ja nachher noch das Match. Intercontinental Championship Match. Kofi Kingston besiegt Wade Barrett via Trouble in Paradise. Das Match war angenehm schnell geführt und dabei auch sehr abwechslungsreich in den Movesets. Das muss ich ohnehin sagen an diesem Abend, dass es wirklich einige sehr kreative Moves gab. Überhaupt war in jedem Match das so, dass die Moves, die vorhanden waren, wir kennen das ja von John Cena, der hat sein Moveset, viele sagen, okay, John Cena hat 5 Moves und das war's, das ist langweilig. An diesem Abend waren wirklich alle sehr abwechslungsreich mit den Moves, die sie gebracht haben. Einige haben Moves gebracht, die man sonst wirklich nur selten sieht, das war sehr, sehr schön. Zum Ende hin war das Match leider etwas langgezogen und vor allem übertrieben, also zu viele Near Falls. Es gab zumindest zum Beispiel zweimal den Finisher von Wade Barrett, Wasteland. Wenn ich mich nicht täusche, hat er den noch? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es ist ein anderer. Das ist der Schlag mit der Faust. Es tut mir leid. Ich gucke nicht mehr so regelmäßig. Deshalb sind mir die Begriffe nicht immer so bekannt. Naja, auf jeden Fall zweimal Finisher von Barrett und trotzdem kein Pinfall. Das finde ich dann etwas übertrieben. Das muss nicht sein. Das ist überladen und übertrieben. Das hätte man sich sparen können. Aber na gut. Ich habe dem Match 2,5 Sterne gegeben. Es war trotzdem ja ein gutes Match. So, dann hat CM Punk oben in einer Lounge, einer Kabine, eine kurze Rede gehalten. Und dann kam auch schon das Six-Man TLC Tag Team Match zu gewinnen via Pinfall oder Submission zum ersten Mal. Erstmal eine negative Überraschung, dass es an dieser Stelle des Pay-Per-Views schon vorhanden war. Das sollte dem Ganzen aber kein Ende setzen. Kofi Kingston, Ray Bell übrigens 8 Minuten 12. Das hat dem Ganzen nicht geschadet, The Shield gegen Team Hell No und Ryback. Also erst einmal wurde in diesem Match sowohl The Shield als auch Ryback sehr gut dargestellt. Man stand da ja so ein bisschen vor diesem Problem, dass man sowohl The Shield als auch Ryback als sehr stark und dominant aufbaut und dann irgendwie diese beiden aufeinandertreffen. Da muss dann natürlich einer ja sozusagen verlieren. Also es können ja nicht zwei Leute gleichzeitig dominant sein, wenn sie in einem Match aufeinandertreffen. Und das ist ja aber sehr, sehr gut gelöst. Sowohl The Shield als auch Ryback wurden sehr gut dargestellt und haben beide nicht an Wert verloren durch dieses Match. Es gab auch viel Match-Szenen zwischen The Shield und Ryback, was allerdings auch nicht schlecht war. Dieses Match war sehr, sehr gut. Außergewöhnlich viele und teils auch noch sehr kreative Spots, vor allem in diesem Match. Ich erinnere mich da vor allem an den einen Move, wo Ryback vorne an der Entrance-Rampe, beziehungsweise rechts davon, beziehungsweise links davon, wenn man auf der Entrance-Rampe rauskommt, links davon auf einem, Ryback lag auf einem Tisch und, jetzt weiß ich leider nie so genau die Namen, ich glaube, es war Seth Rollins, es müsste Seth Rollins gewesen sein, der dann auf eine besonders hohe Leiter, die dort stand, geklettert ist und einen Sprung zeigen wollte. Allerdings ist Ryback dann vom Tisch aufgestanden, ist mit auf die Leiter hochgeklettert und hat Seth Rollins dann von der Leiter durch vier aufeinander gestapelte Tische gestürzt, die dort aufgebaut waren. Also jeweils zwei aufeinander und dann so nebeneinander. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Move und es gab noch andere sehr kreative Sachen. Also definitiv auf gar keinen Fall langweilig. Das war sehr, sehr gut. Es wirkte auch an dieser Stelle nicht wie ein Match. Es war mehr diese Schlacht. Also wir haben ja später noch Matches gesehen, die nah an ein TLC rankamen. Das war dann mehr so das typische TLC. Das hier war mehr, wie war das letztens bei ROH im iPay-Per-View Main Event? Hieß es Ladder War an dieser Stelle. Das war jetzt also der TLC War von WWE sozusagen. Es war kein Match, es war ein Kampf. 4 3/4 Sterne. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Wunderbar sowas nochmal zum Ende eines Jahres. Überhaupt zwei sehr gute Matches bei diesem Pay-Per-View, die durchaus nicht uninteressant für die besten Matches des Jahres sein dürften. Am Ende haben The Shield gewonnen mit einer Top-Row-Powerbomb von Reigns gegen Bryan durch einen Tisch im Ring. Auch sehr schön. Es gab dann zum Beispiel auch noch Moves, wo ein Tisch auf die Ringecke gelegt wurde und dort von diesem Tisch dann zum Beispiel ein Suplex gezeigt wurde, also ein super Suplex von einem Tisch in der Ringecke. Sehr, sehr cool. Dann kam ein kurzes Divas Championship Match, was an der Stelle natürlich niemanden interessiert hat, noch weniger als sonst sowieso schon. Eve Torres besiegt Naomi mit dem Heartbreaker nach 3 Minuten 7. 22 Minuten 43 übrigens für das vorherige Match. Ein Stern für das Diven Match. Naomi macht an dieser Stelle durchaus ein wenig Eindruck, das kann man nicht der Dame absprechen. Oder das ist nach solch einem TLC natürlich schlecht platziert. Ist letztlich aber auch egal, das ist ein Diven-Match, das interessiert mich nicht weiter. So, da gibt es das World Heavyweight Championship Shares Match. The Big Show besiegt Sheamus nach 14 Minuten 14, eine angenehme Länge. Sehr gute Interaktion mit den Stühlen, muss man hier sagen. Es gibt ja so Chairs Matches, da denkt man sich, oh Gott, das ist so eine langweilige Stipulation, das interessiert doch keinen, ein paar Schläge mit den Stühlen, letztlich passiert aber nichts weiter, dann kommen doch wieder irgendwie Tische oder solche Sachen rein. Hier war das aber sehr gut auf die Stühle ausgerichtet. Ebenso ein sehr gutes, mitfieberndes Storytelling. Also, mit den Stühlen zusammen ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Also die beiden sind natürlich jeweils nicht die besten Wrestler, aber hier haben die das wirklich an Spannung wieder rausgebracht. Und beide legen sich nach diesem TLC-Match auch ordentlich ins Zeug, sodass es auch auf gar keinen Fall langweilig ist, was noch in solchen TLC schon echt nicht einfach ist. Und das Finish war auch klasse. Da hat dann Big Show einen besonders großen Stuhl unterm Ring hervorgeholt. Also sozusagen, also Jerry Lawler meinte dann, The Giant has a giant chair. Also das war wirklich ein Stuhl, der war angepasst an die Größe von Big Show. Das war wirklich ein sehr, sehr großer Stuhl. Und dann gab es einen Schlag mit diesem sehr, sehr großen Stuhl gegen Sheamus. Und damit hat Big Show dann auch gewonnen. Das war ein schönes, auch wieder sehr, sehr kreatives Finish mit dem Stuhl. Das hat mir absolut gut gefallen. Weil das andere wäre doch mehr so Standard gewesen. Kennt man schon, aber das mit dem Stuhl, das war echt schön. Da wird man sich noch länger dran erinnern, das ist das Schöne an solchen Sachen. 3,5 Sterne von mir hierfür. Dann gibt es dann auch ein Überraschungsmatch, wie gesagt, vorhin durch dieses Miss TV etc. etc. Segment entstanden. Six-Man Tag Team Match, Alberto Del Rio, The Miz und The Brooklyn Brawler mit Ricardo Rodriguez am Ring besiegen The 3MB, Three-Man Rock Band, also Three-Man Band natürlich nur, Heath Slater, Jinder Mahal und Drew McIntyre durch Aufgabe im Boston Crab von Brawler an Mahal, zum Glück nur 3 Minuten 23. Das war, ich sage mal, nett, durch Brawler, durch den Broken Brawler auch für die Crowd vielleicht ganz interessant, wenn auch bei einem Pay-Per-View eher unnötig. Das ist genau wie wieder dieses Steven-Match in der Pre-Show, eher wieder so ein Match, was man sich ganz spaßig für eine Raw vorstellen kann. Das ist mein Stuhl, der hier Geräusche macht. Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. ein Dreiviertel Stern. Also ich meine, das kann man bringen, aber es wäre jetzt bei Raw besser aufgehoben. Dann kommt der Main Event. Ein Leather-Match für vor Dolph Ziggler's Money in the Bank Briefcase. Das heißt also, das Money in the Bank Briefcase von Dolph Ziggler hing überm Ring und letztlich war es wie ein normales Money in the Bank Match, nur dass Dolph Ziggler den Vertrag schon hatte. Es ging um Dolph Ziggler's Vertrag, bla bla bla. Das war auch wieder so ein interessantes Match, weil das letztlich zwar als Leather-Match angekündigt war, aber letztlich mehr so ein TLC-Match war. Also das, was wir mit The Shield gesehen hatten, das TLC-Match, das war kein normales Match, das war, wie ich schon gesagt, ein Kampf. Das war eher ein für heutige WWE-Zeiten unübliches TLC-Match, für frühere Zeiten eher übliches, für heutige WWE aber eher unüblich. Und das, was wir im Main-Event gesehen haben, unter dem Namen Leather-Match, war dann doch eher das für heutige Zeiten übliche TLC-Match, was die WWE bringen würde. Das Publikum war auch sehr interessant. Es gab You Can't Wrestle-Chance, es gab Ziggler's Awesome Chance, also Chance, ich dachte anfangs erst, also so eine Crowd mit so einer Antisympathie für John Cena oder gegen John Cena, das erinnerte mich erst so ein bisschen an ECW One Night Stand, wobei es natürlich weitaus nicht so schlimm war wie im Hammerstein Ballroom damals. Das ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre. Ja, man sieht in diesem Match, dass wir zwei sehr, sehr gute Athleten haben, mit einem wunderbaren Matchverlauf, auch technisch wirklich sehr, sehr toll. Also das macht einfach nur Spaß, sich das anzugucken, weil man einfach merkt, diese beiden haben es drauf. Dolph Ziggler sowieso, der war besonders toll in diesem Match. Also das Publikum ging so mit Dolph Ziggler mit. Es gab Schläge, buh, yeah, und das war einfach toll. Und John Cena, man muss John Cena auch wirklich Respekt zusprechen. John Cena ist kein schlechter Wrestler, das kann man nicht sagen. John Cena ist kein perfekter Techniker, aber John Cena ist definitiv ein sehr guter Athlet und auch ein sehr guter Wrestler. Ja, später kamen dann noch AJ und Vicky rein. AJ schien erst auf der Seite von John Cena zu stehen, kippte dann allerdings, als John Cena oben am Koffer angekommen war, die Leiter um. Dolph Ziggler kam rein, konnte Cena noch den Superkick verpassen, den sagt er jetzt ja des Öfteren. Und Dolph Ziggler ist dann hochgeklettert und konnte den Koffer für sich wieder gewinnen. Also ist weiterhin Mr. Money in the Bank. Das Publikum hat sich übrigens extremst gefreut, als Dolph Ziggler den Koffer abgenommen hat. Da gab es wirklich ein Aufjubeln im Publikum, das habe ich mir mehrmals angehört, weil das war wirklich Gänsehaut-Feeling. Und AJ, er ist noch losgegangen auf Vicky und dann kam hier der Wechsel zu Dolph Ziggler hin. Das gefällt mir auch sehr gut. Also Dolph Ziggler und AJ, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. 23 Minuten 15, eine sehr, sehr angenehme Länge für das Match und Ende ist stimmig, Crowd fantastisch. Zwei super Athleten, das merkt man, sehr schönes Leather-Match, mehr TLC, aber okay. Es gab auch mehrere Tische, die zerstört wurden. Wobei ich nicht mehr genau weiß, wie jetzt. Aber das macht nichts. 4,5 Sterne auch hier. Es war ebenfalls sehr, sehr gut und es ist noch knapp hinter dem Match mit The Shield und Team Hell No sowie Ryback. Auf jeden Fall zwei Matches, die überdurchschnittlich gut waren, bei einem Pay-Per-View, dem letzten des Jahres. Und zwei Matches, die durchaus in der Klasse sind, als dass sie in die Endwahlen von wegen beste Matches des Jahres mit reinkommen könnten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt in diesem Jahr wieder mal keine Liste gemacht, dementsprechend kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Ich werde mit Thomas aber auf jeden Fall auch nochmal auf die einzelnen Pay-Per-Views zurückblicken in der nächsten Dropkick-Drama und sagen, was da, nicht in der nächsten Dropkick-Drama, sondern in der nächsten Dropkick-Drama, in der wir beide zusammen reden. Und dann werden wir nochmal gucken, was uns von den Pay-Per-Views so im Kopf was wir da noch so im Kopf haben von all den Pay-Per-Views des WWE-Jahres 2012, des vergangenen WWE-Jahres 2012, was besonders war, was vielleicht nicht so toll war. Und das wird noch passieren. An der Stelle übrigens verspätet auch nochmal ein schönes neues Jahr. an alle Hörer. Ja, insgesamt für TLC kann man einfach nur einen ganz kräftigen Daumen nach oben geben. Es gibt ein 4,5-Sterne-Match, ein 4,75-Sterne-Match aus meiner Sicht. Es gab eigentlich nur zwei Matches, die jetzt nicht so dolle waren. Das Steven-Match sowie das Del Rio Miss Brooklyn Brawler gegen 3MB. Das waren zwei Matches, die waren kurz. Die waren okay, wenn auch unnötig bei einem Pay-Per-View, dafür aber auch kurz gehalten. Und alles andere waren wirklich sehr unterhaltsame, technisch feine Matches, die alle Spaß machen, sich anzugucken. Es geht bis in den über 4-Sterne-Bereich und das zweimal, also da kann man echt nur den Daumen nach oben geben. Sehr, sehr gut. Da kann ich an dieser Stelle noch verlauten lassen, dass ich glücklicherweise den Zettel mit den Tipps zu diesem Pay-Per-View auch noch wiedergefunden habe. Das heißt, wir können diesen Pay-Per-View auch noch tippspieltechnisch auswerten, auch wenn mir das lieber wäre, wenn wir das einfach mal lassen würden. Thomas hat ordentlich abgeräumt, muss ich sagen. Wir haben, einen Moment, 2, 4, 6, 7 Matches getippt. Unter anderem haben wir auch ein Match getippt, bei dem wir auf AJ getippt haben. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir da komisches getippt haben. Also irgendein Frauenmatch. Wahrscheinlich haben wir einfach getippt, wer diese Battle Royale gewinnt und dann wer wiederum am Ende die First Champion ist. Das ist auch egal, weil der AJ ist ja eh falsch. Das Einzige, was Thomas falsch getippt hat, ist AJ. Alles andere hat Thomas richtig getippt. Es geht also 6-4 für Thomas aus. Ich habe 4 Sachen richtig getippt. Ich würde behaupten einfach mal, dass der Pay-Per-View für uns beide keine großen Überraschungen in den Matchenden brachte. Wobei man manchmal ja auch so tippt, wie man meint, dass es wahrscheinlich nicht ausgeht. Vielleicht also doch. Aber das macht auch nichts, denn es ist... Große Überraschungen müssen auch gar nicht immer sein, weil die Matches, die passen nicht einfach. Und die Matches haben in sich Überraschungen gebracht, als dass sie sehr kreativ waren. Und das ist manchmal noch um einiges wichtiger. Ja, zum Glück ist das letzte Jahr und wir können das einfach mal auf den Komposthaufen werfen. Man könnte auch sagen, ab in den Schredder damit, wenn ich denn einen hätte. Ich hau's einfach mal in meinen Mülleimer, den ich von einer lieben Freundin gesponsert bekommen habe. So, das ist ein Mülleimer. Vergessen wir das. Das neue Jahr ist angefangen. Der erste Pay-Per-View ist der Royal Rumble. Der kommt bald und da bin ich sehr gespannt drauf. Und es kommt ja auch noch Elimination Chamber, beziehungsweise No Way Out. Ich habe leider keinen Überblick mehr, wo der wie heißt, aber das wird auf jeden Fall alles sehr interessant. Das soll aber jetzt erstmal zum Aktuellen sein. Dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, und das ist auch das Einzige, was ich jetzt noch zu sagen habe, wie Dropkick Dama jetzt weitergeht. Ich möchte das jetzt, werde das jetzt wie folgt machen. Ich werde mich wahrscheinlich schon in den nächsten 1-2 Tagen, ja, auf jeden Fall werde ich das machen, in den nächsten 1-2 Tagen nochmal wieder melden. Dann werde ich auf die vergangene Raw und vielleicht auch Smackdown-Ausgabe der vergangenen Woche eingehen. Also Raw vom 31.12. des letzten Jahres noch, Smackdown dann aus dem neuen Jahr schon. Das müsste der 3. oder 4. 1. gewesen sein. Und werde dazu was sagen. Das wird dann wieder alleine stattfinden. Das werde ich auch in der nächsten Woche dann mit den wirklich neuen Ausgaben von Raw und wahrscheinlich auch Smackdown sofort fortführen, vor allem auch mit Raw. Und das werde ich immer alleine machen. Das wird dann, also ich werde dann kurz über diese Sendung gehen, sagen, was passiert ist und wie ich das fand. Das wird dann sozusagen die Funktion einnehmen, wenn einer der Hörer sagt, okay, Raw klang jetzt nicht so toll oder ich habe für Raw definitiv keine Zeit, dann kann er sich die Sendung, ich werde die Sendung dementsprechend pünktlich rausbringen, kann er sich die Sendung zu Raw zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, also Mittwoch dann wahrscheinlich, direkt anhören und hört dann, was passiert ist. Gegebenenfalls kann er sich auch noch sagen, okay, das klang jetzt auch nicht so schlecht, dann gucke ich es mir vielleicht doch noch zum Wochenende hin an oder so weiter. Naja, diese Funktion soll es annehmen und dann werde ich diese Sendung zeitnah aufnehmen, aktuell. Werde da dann auch nochmal gerne zu News eingehen und anderen Dingen, die halt gerade anliegen. Und zum Wochenende hin werde ich mich dann halt mit Thomas melden. Und dann werden wir nochmal zusammenfassen, was in der Woche passiert ist. Thomas wird seine Meinung dazu abgeben, sagen, wenn er was davon gesehen hat, wie er das fand. Das heißt, ihr werdet mich jetzt den nächsten Tag immer mal wieder hören. Mit einem neuen schönen Mikro. Ich hoffe, das gefällt allen. Wie gesagt, wenn es mit der Größe der Dateien irgendein Problem gibt, einfach mich anschreiben. Wir haben die Facebook-Seite, wir haben natürlich die Website und das Kommentarfeld ist... Ich lade alle dazu ein, zu kommentieren, gerne auch Tipps, wie die Sendung besser werden könnte, was euch gut gefallen hat. Wir bekommen nicht gerade riesig viel Feedback, deswegen würde ich mich gerne sehr, sehr stark darüber freuen, wenn da jetzt mal ein bisschen was gesagt wird. Ihr könnt auch gerne, da würde ich mich sehr stark darüber freuen, eure Meinung einfach mal zu dem, was ich gerade bespreche, nennen. Also wenn ihr jetzt einfach mal eure Meinung zum TLC-Paper, wo vielleicht eure eigenen Sternewertungen mit in das Kommentarfeld schreibt. Das wäre sehr nett. Ich würde dann auch gerne da noch ein bisschen mit euch diskutieren. Da lade ich alle zu ein. Ein bisschen Diskussion im Kommentarfeld. Sehr, sehr gerne. Ja, und an der Stelle wäre das auch alles, was ich sagen möchte. Dann wünsche ich allen Leuten noch ein schönes Restwochenende. Meinerseits ist der letzte kleine Rest der zweiwöchigen Ferien und dann geht es wieder zur Schule. Naja, muss halt auch sein. Ja, an der Stelle wünsche ich allen noch eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Das war Drop the Drummer 182. Bis bald!